Abschnitt 20 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 9. Wir treiben weiter durch das Eis. Teil 1. Die nun folgenden Tage, während welcher wir an der Küste entlang im Eise weitersegelten, waren ziemlich einförmig. Der eine Tag verging wie der andere. Wir gaben genau Acht, in welche Richtung wir uns vorwärts bewegten. Jede Bewegung im Eise, die Farbe der Luft über dem Eise, jeder Windhauch war von Bedeutung. Hofften wir doch, dass eine günstige Strömung uns bald an die Küste führen würde. Fußnote: Ist die Luft am Horizont über dem Eise dunkel, so ist dies ein Zeichen, dass sich an der Stelle Schlampeis oder helleres Eis befindet. Die dunklere Wasserfläche gibt in der Luft oder in den Wolken einen dunklen Widerschein. Solche Luft pflegt man Wasserhimmel zu nennen. Ende der Fußnote. An dies Leben zwischen Hoffnungen und Enttäuschungen knüpfen sich trotzdem für einzelne der Teilnehmer manche lichte Erinnerungen. Da es möglicherweise, besonders für künftige Expeditionen, von Interesse sein könnte, will ich hier in aller Kürze einen Auszug aus meinen Tagebuchaufzeichnungen einschalten. Den meisten Lesern rate ich freilich, dies Stück zu überspringen. Gegen Nachmittag, am 21. Juli, erblicken wir von einem hohen Eishügel eine tiefe, aber sehr schmale Bucht, welche südlich von uns in das Eis einschneidet. Unserer Beurteilung nach treiben wir an dieser Bucht entlang, dem Ende derselben zu. Unsere Hoffnung auf eine Veränderung und auf baldige Landung steigt natürlich gleich. 22. Juli. In der Nacht senkt sich dichter Nebel herab und verbirgt alles unserem Blick. Wir ahnen nicht, wohin wir treiben, hören aber die Brandung ebenso deutlich wie vorher. Als die Nacht vorrückt, wird das Getöse jedoch schwächer und die Bewegung im Eis lässt ein wenig nach. Der Nebel und die Bewegung hält den ganzen Tag an. Um Mittag klärt sich jedoch der Himmel im Zenit so weit auf, dass ich mit einer Wasserlache auf der Eisscholle als künstlichem Horizont eine Breitenobservation veranstalten kann. Wir befinden uns auf dem 64. Grad 18 Minuten nördlicher Breite. Eine hübsche Fahrt südwärts. Seit vorgestern Mittag haben wir 60 Minuten, in Klammern 5 Meilen, zurückgelegt. Da das Eis im Laufe des Vormittags ein wenig nachgelassen hat, versuchen wir, ein leeres Boot auf das Schlampeis zwischen die Eisschollen zu bringen. Wir können nur äußerst langsam vorwärts kommen und es ist besser, die Kräfte jetzt zu schonen, wo man im Nebel doch nicht sehen kann, nach welcher Richtung hin wir uns durcharbeiten müssen. Möglicherweise wird sich bald eine gute Aussicht auf Landung melden und Beschlag auf alle Kräfte legen, die wir haben. Am Nachmittage klärt er sich auf. Wir sind möglicherweise dem Lande ein wenig näher gekommen. Ein schwacher Luftzug, missweisend Nord bis Ost, in Klammern rechtweisend ungefähr West bis Nord, macht sich bemerkbar. Wir hoffen, dass er zunehmen und das Eis zerteilen wird, aber die Bewegung in der See hält noch an. Wir bedürfen eines starken Sturmes vom Lande her. Derselbe würde die Bewegung, welche das Eis zusammenhält, dämpfen und es ins Meer hinausführen, so dass wir zwischen den Eisschollen hindurchkommen könnten. Jetzt sehen wir rings um uns her viele große Klappmützen auf den Eisschollen liegen. Andere tauchen mit ihren großen, runden Köpfen dicht neben unserer Scholle aus dem Wasser auf, um verwundert die neuen Eisbewohner anzustarren, die hier angekommen sind, worauf sie dann mit einem gewaltigen Klatschen wieder verschwinden. Dies ereignet sich täglich. Wir könnten sie mit Leichtigkeit schießen. Da wir ihre aber noch nicht bedürfen, lassen wir sie in Frieden leben. Wir haben noch frisches Fleisch genug. Eine große Keule von dem erschossenen Pferd nahmen wir vom Jason mit. Am Nachmittage hat sich das Eis wieder verdichtet. 23. Juli. Über Nacht stellen wir Wachen aus. Jedermann sollte 2 Stunden Wache halten. Ravna gab bei der Gelegenheit Veranlassung zu großer Heiterkeit. Er verstand sich nämlich nicht auf die Uhr und wusste infolgedessen nicht, wann seine 2 Stunden abgelaufen waren. Der Sicherheit halber patrouillierte er deswegen gewöhnlich 4 oder 5 Stunden, ehe er seine Nachfolger weckte, um zu fragen, ob nun die 2 Stunden wohl um seien. Um 7:30 Uhr des Morgens weckte Dietrichson uns mit der Meldung, dass das Eis sich zerteile. Zwischen den Eisschollen befindet sich zwar noch Schlampeis, aber es hat doch den Anschein, als ob wir hindurchkommen können. Nachdem wir die Böte beladen und wegen einer Verdichtung im Eise noch 1/2 Stunde gewartet haben, gelangen wir endlich an einige eisfreie Stellen. Nun geht es eine Weile schnell vorwärts. Ehe wir die Eisscholle mit unserem Nachtquartier verließen, flog eine Schar Trauerenten an uns vorüber, nach Norden zu. Es war gleichsam ein Gruß vom Lande her und genügte, um unsere Hoffnungen zu bestärken. Im Übrigen ist es ganz auffallend, wie arm an Vögeln die Gegend hier ist. Nicht einmal eine Möwe lässt sich blicken. Wir treiben nun den ganzen Tag der Küste zu, warten geduldig, wenn das Eis sich verdichtet, arbeiten dafür desto angestrengter, sobald es sich verteilt. Wir nähern uns dem Lande, unsere Hoffnung steigt. Von Südwesten her kommt ein Rabe und zieht in nördlicher Richtung über uns hin, ein neuer Gruß vom Lande. Mehrere große Seehunde, ausgewachsene Klappmützen, lassen sich rings um uns her auf den Eisschollen blicken. Die Versuchung wird zu groß für ein Jägerherz. Sverdrup und ich müssen hin und ein altes Klappmützenmännchen schießen, das ganz in unserer Nähe lagerte. Nachdem ich mich an das Tier herangeschlichen habe, schieße ich es auch. Als wir zu ihm herankommen, ist es nicht ganz tot. In meinem zoologischen Eifer will ich die Gelegenheit benutzen, um Beobachtungen über die Farbe der Augen und die Form der Mütze einer lebendigen Klappmütze anzustellen. Dinge, die den Zoologen noch nicht hinreichend bekannt sind. Während ich ganz hiervon in Anspruch genommen bin, wälzt sich der Seehund an den Rand der Eisscholle und ehe ich's mir versah, gleitet er ins Wasser. Im selben Augenblick, als er fällt, treibe ich ihm einen Seehundshaken, den ich in der Hand halte, und Sverdrup den Bootshaken in den Leib. Nun entsteht ein heißer Kampf zwischen dem Tier und uns. Wir versuchen, seinen Schwanz und seinen Hinterkörper in die Höhe zu halten, so dass er damit nicht ins Wasser gelangen kann, denn in diesen Gliedern liegt seine Stärke. Eine Weile gelingt es uns auch, aber er war stark im Todeskampf. Als ich sehe, dass wir ihn schlecht gefasst haben, rufe ich Sverdrup zu, er solle die Büchse nehmen und ihn erschießen. Er meint aber, er hat ihn besser gefasst als ich solle ihn totschießen. Im selben Augenblick aber entgleitet er uns, macht einige kräftige Schläge mit dem Hinterkörper und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Ganz betroffen standen wir da und schauten einander in die langen Gesichter und dann in die dunkle Tiefe hinab, wo einzelne Luftblasen langsam aufstiegen, um an der Oberfläche zu zerspringen. Das war sein letzter Gruß. Obwohl wir gar keine Verwendung für das Tier hatten, wirkte es doch recht abkühlend auf uns, eine so große und stolze Beute auf so erbärmliche Weise einbüßen zu müssen. Sverdrup meinte, es sei der größte Seehund gewesen, den er je gesehen hätte. Für mitleidige Seelen sei es gesagt, dass er nicht lange mehr hat leiden müssen. Es waren nur die letzten Zuckungen im Todeskampf. Die Kugel war freilich nur von feinem Kaliber, 9 mm, aber sie hatte die richtige Stelle im Kopf getroffen. Gegen Abend stockt unsere Fahrt. Wir sind in eine ungewöhnlich unebene und dichte Anhäufung von Eisschollen geraten, so dass an ein Vordringen mit den Böten nicht zu denken ist. Das Zelt wird auf dem Eise ausgebreitet, ohne ausgespannt zu werden. Wir legen die Schlafsäcke oben auf, um gleich bei der Hand zu sein, so wie das Eis nachlässt. Wir stellen wie gewöhnlich eine Wache auf und kriechen in die Säcke. Aber das Eis zerteilt sich nicht. In der Nacht fällt starker Tau, so dass die Schlafsäcke am nächsten Morgen ganz nass sind. 24. Juli. Am Morgen liegt das Eis noch immer ebenso fest. Wir entschließen uns, die Böte und Schlitten zu ziehen. Den größten Teil der Bagage laden wir auf die Schlitten, die dann, wo wir auf eisfreies Wasser stoßen, auf die Böte gesetzt werden können. Gerade als wir im Begriff sind, abzugehen, lässt das Eis nach, so dass wir uns eine gute Strecke durchstengeln können. Dann müssen wir ziehen. Das geht nur langsam, da das Eis nicht von bester Art ist, aber etwas ist besser als nichts. Und dem Lande nähern wir uns beständig. Unser Mut steigt. Vor uns liegt das Land nördlich von Iktloluasuk. Wir fangen schon an zu berechnen, wie lange wir von hier bis nach Pikiutlek gebrauchen werden, wo die Wanderung über das Inlandseis ihren Anfang nehmen könnte. Auch heute sehen wir mehrere Vögel, einen Raben und eine Schar von 8 kurzschwänzigen Tyveioa. Es ist immerhin ein Trost, Vögel zu sehen. Es macht das Leben freundlicher. Da das Eis ungünstig ist und die Sonne mitten am Tage warm scheint, machen wir Halt, schlagen unser Zelt auf, bereiten unser Mittagsmahl und richten es an. Es wird unter folgenden Verhältnissen bereitet. Von der Pferdekeule, die im Boote lag, schnitt ich so viel ab, wie ich für 6 Mann ausreichend hielt. Ich hackte es auf einem Ruderblatt, schüttete es in den einen Absatz des Kochapparates, tat Salz hinzu, öffnete dann ein paar Büchsen mit Marophaterbsen, schüttete sie auf das Fleisch, rührte das Ganze tüchtig um und das Mittagessen war fertig. Balto hatte während der ganzen Zeit neben mir gestanden und jede Bewegung aufmerksam verfolgt. Er war mir sogar behilflich gewesen. Er war, wie er sagte, hungrig und freute sich auf ein gutes Mittagessen. Obwohl er wie alle Lappen und die meisten weniger aufgeklärten Menschen ein großes Vorurteil gegen Pferdefleisch hatte, meinte er doch, als ich die Erbsen zu dem gehackten Fleisch schüttete, dies schiene ja ganz herrlich zu werden. Als es fertig war, trug ich die Schüssel auf und setzte sie vor die anderen, die vor der Zelttür saßen, und sagte, sie sollten nur zulangen. Das Gesicht aber, das Balto da aufsetzte, wird wohl niemand, der es gesehen, so leicht wieder vergessen. Anfangs drückte es den höchsten Grad fragender Verwunderung aus und, als er entdeckte, dass es ernst war, einen Abscheu und ein so grundkomisches Entsetzen, dass es uns unmöglich war, unsere Lachmuskeln im Zaum zu halten. Balto teilte nun Ravner auf Lappländisch mit, was hier vor sich ging, und dieser, der bis dahin ein uninteressierter Zuschauer gewesen war, wandte sich mit einem Ausdruck von noch größerem Abscheu ab. Ohne uns den Appetit dadurch stören zu lassen, langten wir übrigens vier in die Schüssel und nahmen gehörig von der kräftigen Kost zu uns, die uns allen vorzüglich mundete. Die Lappen drückten eine stumme Verzweiflung darüber aus. Wäre es nicht aus anderem Grunde, hätten wir gern etwas Fleisch für sie kochen können, aber wir mussten sparsam mit dem Spiritus umgehen. Nur ganz ausnahmsweise während unserer Fahrt durch das Eis gestatteten wir uns den Luxus zu kochen. Wir würden späterhin noch genügend Verwendung für den Spiritus haben. In der Regel waren unsere sämtlichen Speisen kalt und als Getränk benutzten wir entweder reines Wasser, wovon stets ausreichend in kleineren und größeren Lachen auf den Eisschollen vorhanden war, oder auch wir vermischten das Wasser mit kondensierter Milch, was ein sehr erquickendes Getränk abgab. Diesmal erhielten die Lappen präserviertes Beef, was sie völlig für die erlittene Täuschung tröstete, denn das war, wie Balto sich ausdrückte, eine reinliche und kräftige Speise. Als sehr bezeichnend will ich eine Antwort anführen, die Balto gab, als er einmal nach unserer Rückkehr nach Norwegen gefragt wurde, welche Zeit auf der Reise ihm als die schlimmste erschienen sei. »Am schlimmsten war es«, antwortete Balto, »als wir im Treibeis lagen und im Begriff waren, in den Atlantischen Ozean hinauszutreiben. Ich fragte Nansen, ob er glaube, dass wir an Land kommen würden, und er antwortete, ja. Und dann fragte ich ihn, was wir denn eigentlich tun sollten, und er antwortete, wir müssten nach Norden hin rudern, aber ich fragte, wovon wir leben sollten, wenn wir nicht nach der Westküste hinüberkämen, und er sagte, dann müssten wir Wild schießen. Da fragte ich, womit wir denn das Wild kochen wollten, und Nansen antwortete, das müssten wir roh essen. Da wurde Balto sehr betrübt. Zitat Ende. Gegen Abend ziehen wir wieder weiter. Da aber das Eis nicht ganz fest ist, die Bewegung stärker wird und das Eis am Fuße der Schollen einen für die Böte unheimlichen saugenden Zug hat, beschließen wir bald, die Nacht über still zu liegen, um bessere Zeiten abzuwarten. Uns umhüllte ein dichter, feuchter Nebel, der unsere Kleider völlig durchnässte. Dazu wehte ein beißender Nordwestwind, der, wie ich hoffte, das Eis zerteilen würde. 25. Juli. Am Morgen ungefähr um 4:30 Uhr weckt mich der Ruf des Wachthabenden Christiansen, indem er in die Zelttür hineinruft, »Nansen, da kommt ein Bär!« Ich sage ihm, er soll eine Büchse aus dem Boot holen, fahre meine Schuhe und springe in ziemlich leichtem Kostüm heraus. Der Bär kommt in vollem Galopp direkt auf unser Zelt zu. Als aber Christiansen mit der Büchse naht, macht er plötzlich Halt, betrachtet uns einen Augenblick und ergreift die Flucht. Das war sehr ärgerlich, aber die anderen bekamen doch einen Eisbären zu Gesicht und danach hatten sie sich lange gesehnt. Nachdem wir unser Frühstück eingenommen hatten, begannen wir wieder unsere Böte vorwärts zu ziehen, mussten es aber schon auf der nächsten Scholle aufgeben, wegen der zunehmenden Bewegung im Wasser, die uns seit dem Tage, als wir uns draußen in der Brandung befanden, noch nie ganz verlassen hatte und die das Eis dicht zusammenhielt, so dass wir nicht an Land kommen konnten. Im Laufe des Tages zerteilte sich das Eis mehrmals ein wenig, schob sich aber immer gleich wieder zusammen. Ich will nicht versuchen vorzudringen, weil sich zwischen den Eisschollen viel Schlampeis befindet und man bei dieser Bewegung keinen sicheren Hafen finden kann, wenn sich das Eis plötzlich mit so rasender Fahrt zusammenschiebt, wie das jetzt der Fall ist. Da wir nichts zu tun haben, beschließen wir, die Schlittenschienen vom Rost zu reinigen, so dass sie leichter übers Eis gleiten können. Als dies getan ist, bereiten wir unser Mittagessen. Bohnensuppe wird mit den Überresten von der rohen Fleischmahlzeit von gestern zusammen mit etwas frisch abgeschnittenem Fleisch gekocht. Währenddessen benutzen wir die Zeit, um die Breite zu nehmen, die 63 Grad 18 Minuten nördlicher Breite beträgt. Die Länge, welche wir am Nachmittag bemessen, ist 40 Grad 15 Minuten. Wir befinden uns also ungefähr 18 Minuten, in Klammern 4,5 Meilen, vom Lande entfernt. Wir sind bedeutend weiter vom Lande abgetrieben, als wir gestern waren, und unsere lichten Hoffnungen trüben sich wieder ein wenig. Ein Rabe bringt uns indessen auch heute ein wenig Trost. Endlich ist unser Mittagessen fertig. Es wird in die wenigen Tassen, die wir haben, und in hermetische Blechbüchsen, die wir als Tassen benutzen, gefüllt. Wir fangen an zu essen und finden, alle, ja, sogar die Lappen, dass es vorzüglich schmeckt. Da entdeckt Travna zu seinem Schreck und Entsetzen, dass das Fleisch in der Suppe nicht ganz durchgekocht ist. Er kann infolgedessen nichts mehr herunterbringen, sondern sitzt da und setzt eine klägliche Miene auf, die unsere allgemeine Heiterkeit erregt. Sein kleines, scheckiges Gesicht ist unter solchen Umständen ganz unbezahlbar komisch. Balto ergeht es nicht viel besser. Er kann freilich die Suppe trinken, die er vorzüglich findet. Das Fleisch aber schüttet er heimlich in eine Wasserlache, in der stillen Hoffnung, dass ich es nicht bemerken soll. Er behauptet, dass er mit dem Propheten Elias sagen kann, »Herr, was ich nicht gegessen habe, das kann ich auch nicht essen.« Ich suche ihm begreiflich zu machen, dass Elias sicher so etwas nicht gesagt habe, denn er aß, was Gott ihm sandte, dass aber ein Mann, den man den Apostel Petrus nennt, allerdings so etwas Ähnliches gesagt haben solle, dass dieser Ausspruch aber mit einem Gesicht, das er hatte, in Zusammenhang stand und figürlich zu verstehen sei. Er schüttelte den Kopf ungläubig und beharrte bei seiner Meinung, dass nur Heiden und Tiere rohes Fleisch essen. Zum Trost erhalten die Lappen jeder einen Fleischbiskuit. Es kann nicht nützen, alte Hunde das Bellen lehren zu wollen. Dietrichson und Christiansen fühlen heute Stechen in den Augen. Ich ermahne nun meine sämtlichen Gefährten, sorgfältig im Gebrauch der Schneebrillen zu sein. Am Nachmittage ist der Zustand des Eises noch immer unverändert. Wir treiben mit schneller Fahrt südwärts. Während der letzten Nacht hatten wir uns mehr vom Lande entfernt. Jetzt nähern wir uns scheinbar wieder mehr. Am Nachmittage befinden wir uns dem von Gras reisebekannten Skjoldungen gegenüber. Von Iktloluarsuk an haben wir wieder eine herrliche Alpenlandschaft vor uns, mit hohen, scharfen Zinnen und zerrissenen Formen, die besonders am Abend bei glühendem Sonnenuntergang von zauberhafter Schönheit sind. Die Bewegung wird auffallend stärker, obwohl wir ziemlich weit von dem offenen Eisrande entfernt sind. Da draußen muss ein sehr heftiger Seegang sein. Die Nächte fangen an, kalt zu werden. Deshalb legen wir so viel wie möglich von den Persenningen, Regenkleidern etc. unter die Schlafsäcke. Man muss sich das Leben so angenehm wie möglich machen. Als die anderen sich schlafen legen, übernehme ich die erste Nachtwache, um meine Skizzen vom Lande zu vollenden, was mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist, da die Nächte hier weiter nach Süden zu schon anfangen, dunkel zu werden. Ringsumher herrscht tiefe Stille, kein Windhauch rührt sich, selbst die wachsende Bewegung vermag den tiefen Frieden nicht zu brechen. Groß und rund, mit eigenartig rötlichem Glanz, ist der Mond über die Eisfläche im Osten aufgegangen. Am nördlichen Horizont ist noch ein schmaler, goldig glühender Abendstreifen sichtbar. Unter dem Mond am äußeren Rande des Eises schimmert wie ein glänzendes Band das rollende Meer. Sonst erblickt man ringsumher, wohin das Auge reicht, nichts als Eis und Schnee. Und im Hintergrunde hebt sich die grönländische Alpenlandschaft mit ihren feenhaft schönen Berggipfeln von dem halbdunklen, träumerischen Himmel ab. Welch wunderbare Sommernacht! Wie weit entfernt aber von allem, was man mit Mondschein und Sommerträumen zu verbinden pflegt. Dort vor mir auf dem Eise stehen die Böte, die Schlitten und das Zelt, in dem jetzt die müden Gefährten in tiefem Schlummer liegen. Dort in der Süßwasserlache neben mir spiegelt sich der Mond still und friedlich. Die Gegenwart und alles, was uns umgibt, schwindet. Das ganze Leben liegt gleichsam aus einer Perspektive gesehen vor uns. Die Größe der Natur lässt es so klein erscheinen. Und was für ein Unglück ist denn geschehen, wenn man alles recht bedenkt? 6 Menschen treiben in südlicher Richtung auf einer Eisscholle. Ende von Abschnitt 20, gelesen von Jessi, der Rossel, Oktober 24.